Geschenke erhalten die Freundschaft und sagen viel mehr als die schönsten Worte. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, kehrst du nach dem Abschied doch zurück. Was du einst gern gegeben, das wird irgendwann belohnt im Leben. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und sie bringen Glück.